Willkommen zu einer weiteren Episode von Ampere, hier auf SRF Virus. Der Herbst verwöhnt uns momentan mit goldigen Momenten und somit liefert Ampere den nötigen Stoff für träumerische Schlendern durch Nebelschwaden und Nieselregen. Während die letzte Episode düster angehauchte Elektronika-Stuff für uns parat gehabt hat, trifft man das mal auf einem Bett aus träumerischen Synthes in einer Bittersweetness, die seinesgleichen sucht. Wie jede Woche gibt es elektronische Musik abseits von Business Techno. Wir tauchen wieder mal in die Tiefe von unserer Plattenkiste und laden zu einer wahrlich globalen Rundreise. Es geht über London in die Benelux-Staaten mit einem kleinen Abstecher in die USA und natürlich mit ganz vielen Eindrücken aus heimischen Gefilden. Ich bin der Benny und wünsche eine gute Horizonterweiterung mit der 11. Folge von Ampere, hier auf SRF Virus. Part 2 liefert der perfekte Teppich für einen liebesgeschwängerten Hangover an einem perfekten Wochenende. Weiter geht's mit einer guten Portion Goodness aus Basel. Das ist Mia Chica mit dem Track L'Aéroport. Der Produzent ist Teil von der abenteuerlichen Alma Negra, macht aber auch solo eine hervorragende Figur. Der Tune verspricht einen 70er Ibiza-Charme und hat sein Zuhause auf dem Zürcher Imprint Light of Other Days. We'll be right back. Es geht aber wie Honig und sitzt bestimmt auch dir noch ein Zeitchen an. Der Londoner Zapatilla hat bis jetzt noch keine grossen Strick gerissen. Nach dem Überohrwurm namens Drifting dürfte sich das aber so langsam ändern. Zuckersüße Popsensibilitäten und eine verspielte Melodie lassen nicht nur die Herzen der Ampere-Redaktion dahin schmelzen. Teil von Ampere wie verschüttete Drinks an einem guten Rave. Die hypnotisch eingängige Bassline kommt vom Track Running on the Edge vom Amerikaner Unit Black Flight. Im 2004 hat er sein bis jetzt einziges Album namens Escape from Indianapolis auf dem holländischen Kultlabel Bunker Records rausgegeben und in den letzten Jahren eine kleine Renaissance erlebt. 80s Soundtracks für immer. Nach Belgien ist es bekanntlich keine Weltreise, aber auch abseits von Hardcore und Gabber sind die beiden Länder vor allem in den 80s und 90s tonangebend gewesen, was den Zeitgeist von elektronischer Musik angeht. Mappamundi, ein kurzlebiges Duo, hat ihr Album Mosaics im 1990 veröffentlicht. Das Ding ist aber vor kurzem wieder veröffentlicht worden und gehört zu unseren absoluten Lieblingsreleases vom Jahr. Hier unsere Favorite namens Orbi et Orbi. Ampere. Dein Stromstoss bei SRF Virus. Reggaeton ohne den massiven Cringe-Faktor von Fonzie und Yankee. Das ist Kane mit dem Tune Zedwal. Wieder auf einem holländischen Label, wieder pures Feuer, der perfekte Moment für enges Bump and Grind mit deiner besseren Hälfte. Falls was durchs Raster gefallen ist, findest du alle Tunes natürlich fein säuberlich zusammengestellt in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Hat sich mit seinem Sound eine ganz eigene Nische gegraben. Der Neo-Hippie verschmelzt karibische Rhythmik mit den Sounds von modernen Techno-Produktionen. Genau in diesem Schmelztiegel entstehen wunderbar verträumte Momente wie auf dem Track namens Yo Ran, im Closer von seinem im 2017 erschienenen Debütalbum Dulce Compañía. We'll be right back. Ampere auf SRF Virus. Trap kann auch mal ganz sentimental und der Londoner Virgin stellt das gerade gehörig unter Beweis. Der Produzent hat schon kräftig an den Alben Endless und Blonde von Frank Ocean mitgemischt. Dass er es aber auch solo kann, zeigt er auf seinem Mixtape Text While Driving If You Want to Meet God, wo chillige 71 Tracks beinhaltet. All Bass, All Bass ist eins der Highlights und gleichzeitig unsere Lieblingsscheibe von dem Monster-Album. Sitzt ganz, ganz hoch auf unserer Liste der schönsten Tunes von 2019. Das Mini-Album Chlorophytum besticht mit entspannten Beats und vertrippten Melodien, Dub, Ambient, New Age. Das Ding hat alles, was unsere Knöpfe drückt. Einmal mehr gelingt dem Westschweizer Label Musique pour la Danse ein echter Coup. Das Mal schenken sie im ultra-raren Film-Soundtrack zu «The Gay Man's Guide to Safer Sex» eine neue Auflage. Der Film ist im 1992 veröffentlicht worden und gilt bis heute als bahnbrechendes Werk im Kampf für die Akzeptanz von queeren Menschen. Der Soundtrack kommt von der britischen Industrial-Grösse Coil und gehört zum Besten, was das Duo je rausgebracht hat. Zuschlagen. Qualität aus der Heimat. Der Track heisst Absolitude und ist der Opener vom bezaubernd verstörenden Debütalbum von der Wahlzücherin Yokoi. Träumerische sind's und eine Stimme, die nicht so schnell aus dem Kopf will. Wer das Album Liquify noch nicht gehört hat, sollte das am besten nach der Show nachholen. Floating into, floating through your melted self. Floating into, floating through your melted self. Floating into, floating through your still self. Your felt self. Very self. Becoming through, coming through your melted self. Come and Bär. Das Herz beim Underground. Das Ohr in der Zukunft. In den frühen Tagen von Ampère haben wir bereits etwas vom Album «The Book Room» von Benjamin Kehlenhofer vorgespielt. Heute gehen wir in die zweite Runde. Der Track «Schemo» ist einer der zentralen Angelpunkte des Albums. Cineastisch und wahrlich inspirierend. Aus diesem Grund auch definitiv Ampère Certified. Vor dem Schluss gibt es noch einen absoluten Klassiker, das ist «Boards of Canada» mit Turquoise Hexagon Sun von ihrem bahnbrechenden Meisterwerk «Music has the right to children». Auch wenn das erste Studioalbum vom schottischen Duo bereits im 98 über Warp rausgekommen ist, halten wir das Album noch immer ganz nah am Herz. es Nelly Furtado bereits gesagt hat, all good things come to an end. Aber keine Angst, zum Monatsende kehrt Ampère wieder mit was ganz Speziellem zurück. Nach dem exzessiv langen Drum'n'Bass-Special in Videoform vom letzten Monat tauchen wir wieder richtig deep und showcase einen Schweizer Künstler, der trotz seinem Underground-Status ausschließlich von der Musik lebt. Ob das Ganze so glamorous ist, wie man annimmt, erklärt uns der Basler Dandara in der 12. Folge von Ampère. Bis dorthin gleiten wir entspannt auf einer 90er-Nostalgie Richtung Unendlichkeit. Das ist Dusty One mit See Through, kanadischer Riviera-Sound vom Allerfeinsten. Danke fürs Zuhören und vergiss nicht, unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify zu folgen. Die ganze Freshness von dieser Episode findest du dort liebevoll für dich zusammengestellt. Ich bin der Benny und das ist Ampère auf SRF Virus.